Familie. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live 4 mit mir, Klaus 4. Und 3 Stunden Musik, in deren Verlauf ich hoffe, dass wir vielleicht gemeinsam einen Begriff zumindest ansatzweise zur Seite schieben können, der mich jetzt seit Tagen auf eine etwas unangenehme Art und Weise verfolgt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich bin da nicht der Einzige. Dieser Begriff heißt Sanktion bzw. Plural Sanktionen. Es mag zwar sein, dass der ein oder andere Track auf den ein oder anderen unter euch so wirkt, als sei er meinerseits als Sanktion gemeint. Ich kann euch aber versichern, das ist nicht der Fall. Ich hatte bei jedem Titel eigentlich nur die besten Absichten. Das gilt natürlich auch für den Opener. Der kommt von einer finnischen Band mit einem zumindest halb deutsch klingenden Namen, The Lieblings, It's All Gonna Fall, aus ihrem Album Take Me to Your Leader. I'm sure you know. It's all gonna fall. Das wollte ich mir doch nicht nehmen lassen, so einen etwas knirschenden, psycho-rockigen Anfang. Der zweite Track kam von der Leeds-Band Menace Beach, die vor wenigen Wochen ihre Low-Talker-EP veröffentlicht hat. Ein Duo, das verstärkt wird von Musikern der Bands Skylarkin, Hookworms, Manson, diese alte Band, also wenn man so will, Leeds All-Star-Gruppe Menace Beach. Schöne Nummer. Während die hier langsam ausfadet, mische ich mich ganz kurz ein. Wir haben gerade, oder wir hören hier noch einige Sekunden lang das australische Duo Rufus, das ich mit genau diesem Titel, den ich auch im Original schon mal gespielt habe, Desert Night, nämlich die Wüstennacht, hier spiele, und zwar im Groundis Lava Remix. Die beiden gefallen mir ausgesprochen gut, haben jetzt schon bereits wieder eine neue Single raus, inklusive Remixer, aber ich bin immer noch bei Desert Night, denn auch von diesem Titel, wie gesagt, gerade gehört, gibt es eine ganze Reihe richtig guter Remixer. Groundis Lava, die Version, gehört dazu. Davor habe ich eine DJ aus Griechenland gespielt. Sie nennt sich Giganta. Force ist ihre EP, also Kraft, die jetzt erscheint. Und zwar auf dem Label des Briten Actress, in Klammern Techno ohne Beats, also ein Neutöner, dessen großartiges aktuelles Album ich hier und auch an anderer Stelle zuletzt sehr, sehr gerne gespielt habe. Wie mir auch Giganta ausgezeichnet gefällt mit ihren zerhackten, bruchreichen Shopped-Up, wie man so schön sagt, House-Tracks. Einen habe ich gespielt aus dieser EP Force. Dann geht's weiter mit einem Album, auf das ich mich sehr gefreut habe. Es stammt von der Philadelphia-Band The War on Drugs, Lost in the Dream. We'll be right back. Wir sind hier bei 1Live4, ein Duo aus Frankfurt, Young Hair, zu dem ich gleich ebenso noch etwas sagen möchte wie zur Philadelphia-Band The War on Drugs und ihrem neuen Album Lost in the Dream, das jetzt am Ende dieser Woche erscheinen wird. Wir müssen aber aus gegebenem Anlass mal ganz kurz auf die Straße schauen. 1Live Stauschau. Um 10:30 A2 Dortmund Richtung Hannover zwischen Exter und Kreuzbad Oeynhausen 4 Kilometer Stau wegen Bergungsarbeiten und die A3 Frankfurt Richtung Köln ist zwischen Montabaur und Transbach-Baumbach nach einem Unfall gesperrt. Richtig, richtig. Einen Titel möchte ich noch spielen und dann mache ich hier so etwas wie den Kassensturz. Das amerikanische Duo Color Music. Musik aus dem Album May You Marry Rich. Wunderschön. Color Music sind ein Duo aus den USA. May You Marry Rich, dieses Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, erscheint in etwa 10 Tagen. Sehr weiträumige elektronische Sounds, elektronische Beats, aber auch Gitarren, verhallte Gesänge. Mitunter musste ich an all diese Bands aus den späten 80ern, frühen 90ern denken, die damals unter dem Begriff Shoegazer firmierten, weil sie ständig auf ihre Schuhe starrten. Die einen glaubten wohl aus Schüchternheit, die anderen waren eher der Meinung und vermutlich auch wahrscheinlicher, dass sie dort ihre Effektrecke, ihre zahlreichen Effektgeräte bedienen wollten, um einen Wall of Sound zu kreieren und deshalb eben immer nach unten schauten. Was ich deshalb nochmal so vergleichsweise umfangreich erkläre, weil eine große Band dieser Zeit, Slowdive, sich fast genau ein Jahr, nachdem auch My Bloody Valentine sich mit einem Paukenschlag und einem Album wieder gemeldet haben, sich Slowdive neu zusammengefunden haben und in diesem Sommer eine ganze Reihe von Festivals spielen werden. Ich will, wo wir heute schon eine wunderbare finnische Band hatten, mit der ich hier aufgemacht habe, The Lieblings, auf ein Festival in Finnland hinweisen, das möglicherweise für diejenigen unter euch interessant sein könnte, die mit dem Gedanken spielen, den Sommer in Skandinavien, um es genau zu sagen, möglicherweise auch in der Nähe von Helsinki zu verbringen. Vom 8. bis 10. August findet das sogenannte Flow Festival in Helsinki statt mit einer unfassbar großartigen Besetzung. Ich kann das hier nicht alles aufzählen. Outcasts sind dabei, The National, Slowdive und viele, viele andere mehr. Lohnt sich auf jeden Fall mal, die entsprechende Seite aufzurufen und zu schauen, was da los ist. Davor habe ich gespielt, entschuldigt bitte, wenn es noch 1-2 Minuten möglicherweise dauert, aber das ist mir auch jetzt hier nicht ganz unwichtig, das Frankfurter Duo Young Hair. Ich will das so aussprechen, dass nicht der Eindruck entsteht, hier handle es sich um junges Haar. Nein, gemeint ist junger Hase, Young Hair. Und Unbreak My Heart ist das Album dieser beiden Frankfurter, das mit unheimlich luftigen Conga, Gitarren und sonstig versehenen Sounds sehr tanzbare Tracks abliefert, die teilweise so ein bisschen ins Balearische, Balearic-Hausartige gehen. Was ich unter anderem deshalb erwähne, weil die beiden morgen am Montag live im Sektor zu sehen und zu hören sind mit einer Band, die stilistisch sehr gut zu ihnen passt, die Kölner Formation Urban Homes, nämlich aktuell Preisträger des Pop-Up NRW Nachwuchspreises. Beide Bands spielen also morgen Abend im Gold und Beton. Das befindet sich, oder der Club befindet sich in Köln in den Ebertplatz Passagen. Ich habe mir das genau aufgeschrieben, damit ich hier nicht groß ins Stolpern komme. Diese beiden Bands also morgen Abend. Und The War on Drugs, diese großartige Philadelphia Band, der in den frühen Tagen auch Kurt Weill angehörte, der ja mittlerweile unter eigenem Namen zu relativem Ruhm gelangt ist. Die Philadelphia Band um einen Sänger, um dessen Namen ich mich immer so ein bisschen gedrückt habe, Adam Granduciel. Ich will es heute mal versuchen, hoffentlich halbwegs richtig ausgesprochen. Diese Gruppe veröffentlicht jetzt am Ende der Woche ihr neues Album Lost in the Dream mit großartigen Tracks, die lockere, leichte Vier-Viertel-Grooves haben, große Intros, große Outros, sehr kosmisch das Ganze in der Melodiegebung. Ich komme nicht umhin, das einfach mal zu sagen. Gibt es immer wieder Songs, die mich so ein bisschen an die Handschrift eines Bruce Springsteen / oder aber auch Bob Dylan erinnern, was aber der ganzen Sache hier überhaupt keinen Abbruch tut. Sehr tanzbar, sehr locker, easy. The War on Drugs, Lost in the Dream. So, hat der junge Mann hier genug geredet, dann kann er weitermachen mit Emmett, einem britischen Asiaten, Asian Community, eine ganz große Hausnummer, nicht nur in der Drum and Bass Szene, sondern auch in der Szene, die sich da so nach und nach herausgeschält hat. Sprich, er ist auch auf dem 140er Dubstep Parkett absolut zu Hause. Seine neue EP heißt The Parallel und aus der möchte ich hier von Emmett ein Stück spielen. I'll Cut You Down, zusammen mit der Sängerin Rani. Thank you. Go step forward. Boxenstopp in Bristol. Das hier ist ein Track von einem Bristol-Produzenten namens Kasky. Rare Groove, so heißt auch seine EP. Und auch die nächste Produzentin kommt aus Bristol. Shanti Celesti heißt sie. Sehr schön, mellow dieser Track, Days Like This. Ganz kurz noch mal zur Erinnerung, ich war mit zwei House-Tunes gewissermaßen in die dritte Pause gegangen. Den ersten hatte ich genannt, der zweite basiert auf einer Zusammenarbeit zwischen dem Briten Ben Sun und dem Australier Mike Newman. Letzteren habe ich schon öfter gespielt. Er produziert, zumindest nach meiner Erinnerung, Hausnummern, in denen irgendwann so ein wirklich gewaltiger Bassline-Wumms zum Tragen kommt. Das haben die beiden hier wohlweislich unterlassen. das dazugehörige Label Love Fever Records, ein Label aus dem Osten Londons, liegt es wohl darauf an, nur Tracks zu veröffentlichen, die sich auch zum Beispiel so in Strip-Lokalen oder so sehr dezent unter die Leute bringen lassen. Die feiern eine Menge Partys in ungewöhnlichen oder an ungewöhnlichen Orten und Plätzen, wie ich gelesen habe. Ben Sun und Mike Newman, ihre neue 12er, aus der ich Musik gespielt habe. Fall Upon You. Ich möchte weitermachen hier mit dem Schotten Locker. world would I give just for one day? She's bad, like a firecracker, blowing up the spot. Scorching sexuality, so hot to get you all out there. She's bad. 1Live4. Ich habe heute unfassbar viele Tracks, Künstler aus Bristol mit an Bord. Ich schwöre, es ist reiner Zufall. Es wäre zwar schön, wenn ich die letzten Tage mich dort aufgehalten hätte, dem ist aber nicht so. Auch dieser Produzent Admin mit wunderbar trockenen, ins leicht jazzige gehenden Drumbeats kommt aus Bristol. Days and Night. Und er soll die Vorlage sein für ein Brüderpaar, Rocket Number 9, das in den vergangenen Tagen Nene Cherry auf einer Kurztournee begleitet und überdies auch das neue Album von Nene Cherry mit ihr produziert hat, zusammen mit Fortet. Und genau Rocket Number 9 und Fortet sind auch bei dieser frühen Aufnahme der beiden Brüder mit im Boot. Fortet als Remixer. Matthew and Toby heißt der Track. We'll be right back. Hier. Ich bin euch, ich weiß das sehr wohl, noch einige Tracks schuldig, die ich gespielt habe. Hier stehen wir jetzt vor einem etwas unangenehmen Übergang von der einen in die andere Nummer. Beide kommen von Mo Colors. Warum das so ist, werde ich gleich erklären. Achtung, jetzt wird es ein bisschen schmerzhaft. Oder auch nicht. Ja, so, da sind wir. Erneut bei Mo Colors und gleich sage ich, was wir gehört haben. Love is our medicine. Wir sind hier bei 1 Live 4. Mo Colors. Oh ja, ich hatte hier die Pause zwischen den CD-Abständen rausgemacht. Jetzt wären wir schon eine Nummer weiter gewesen. Mo Colors ist ein Mauritius-Brite. Ich weiß es nicht besser zu sagen. Er lebt in London, hat bis heute in den vergangenen Jahren immer mal weitestgehend relativ geheimnisvoll so den ein oder anderen Track veröffentlicht, sogenannte Zwölfer, und steht jetzt vor seinem Debütalbum mit einer Musik, die tropical ist, die Afrobeats hat, die Dubstep-Verwehungen, Einflüsse hat, die als ozeanischer Dubstep auch schon mal bezeichnet wurde, die sehr minimal auf wunderbare Rhythmen setzt, die immer so ein bisschen leicht verschoben, windschief klingen. Das alles ist so lieblich und gibt einem die Illusion, es sei eine Musik, die von irgendwelchen exotischen Inseln so gewissermaßen vom Wind herangetragen wird, meinetwegen, um das Klischee dann endgültig vollzumachen, an einem lauen Frühlingsabend wie dem heutigen. Ich meine, ich bin jetzt schon einige Stunden hier in meinem Studio, gehe aber mal davon aus, dass es jetzt nicht so ist, dass alle Gewässer plötzlich wieder zufrieren. Müsste dann vielleicht mal gleich bei einer längeren Nummer rausgehen, die Nase in den Wind halten, um zu überprüfen, ob das jetzt nicht vielleicht doch zu weit an den Haaren herangezogen war. Tatsache ist, in etwa 20 Tagen erscheint dieses Debütalbum. Es gibt eine Menge Leute, die derzeit mit den Glocken klingeln, und ich möchte da gerne auch zugehören, weil ich glaube, es wird ein absolutes Highlight in diesem Jahr. Ein wunderbares Album. Dieser Mann kann einfach nichts verkehrt machen, und von hier aus einfach mal ganz platt die Bitte, spread the word, also verbreitet die Nachricht über diesen Mo Color und sein Mo Colors. Ich vertue mich immer mit Singular und Plural. Mo Colors und sein Debütalbum. Ich habe jetzt zwei Titel gespielt. Einer war mir zugespielt worden, heute Nachmittag noch. Den habe ich zunächst gespielt, Little Brown Dog, von meinem liebenswerten englischen Agenten Alex Robinson, um auch diesen Namen mal zu nennen. Aber irgendwie bricht der Titel so fürchterlich ab, dass ich, so gut es eben ging, einen weiteren von Mo Colors drangeschlagen habe. Ich gebe zu, das klang jetzt nicht so fürchterlich elegant. Sei es drum. Zwei Titel also von Mo Colors. Ansonsten habe ich den Schotten Locker gespielt. Das liegt schon eine Weile her. Das ist so einer dieser neuen Typen, die versuchen innerhalb von 3 Minuten House, Breakbeats, alle nur denkbaren neueren oder auch zurückliegenden amerikanischen Dancefloor-Styles wie Ghetto-Tech, wie Trap, so unter einen Hut zu bringen. Bei denen rappelt es ständig in der Kiste. Videogame-Melodien, viele Synthesizer, die kreuz und quer schießen. Manchmal kommt es da zu Tracks, die ich, um es hier wirklich mal in aller Deutlichkeit zu sagen, einfach nur zum Kotzen und völlig neben der Spur finde. Aber es gibt auch wirklich Leute, die da zu großartigen Resultaten kommen. Und dieser Locker, den habe ich hier nun schon des Öfteren gespielt. Und auch der wird im April sein Debütalbum veröffentlichen, aus dem mir bereits auch 3-4 Titel vorliegen. Deshalb habe ich einmal gespielt. Locker aus Aberdeen in Schottland. Und nicht verschweigen möchte ich auch das wunderbare neue Album von Metronomy, der britischen Band, dem britischen Projekt um Joseph Mount, den Kopf, der anlässlich dieses Albums in ein altes Studio gegangen ist im Osten Londons. Wie heißt es gleich? Tag Row, wenn ich das richtig in der Erinnerung behalten habe, der mit alten analogen Maschinen gearbeitet hat, was man hört, was aber dieses Album nicht zu einem gänzlichen Lo-Fi-Fall macht. Da sind auch moderne Sounds drin, und die Spannung so zwischen diesen beiden Elementen, sein großartiges Songwriting, seine Zurückhaltung, macht auch dieses Album zu einem fulminanten, ganz, ganz großartig. Love Letters heißt es von Metronomy. Vielleicht schaffe ich es ja noch, einen weiteren Titel sogar in der heutigen Nacht daraus zu spielen. Und dann habe ich noch einen Titel gespielt, auch das soll nicht unerwähnt bleiben, so ein etwas querschießender Elektro-Track, der dann aber durch fulminante Strings immer wieder geglättet wurde, gewissermaßen von dem Franzosen Dai. Der schreibt sich D-Y-E, hat eine neue Nummer, eine 12er raus, die heißt She's Bad, mit dem Egyptian Lover, der dort einige Raps drüber setzt, und remixed hat das Ganze der Label Honcho, gewissermaßen auf Tiger Sushi, diesem wunderbaren französischen Label ist das erschienen, und der Kopf dieses Labels ist niemand anderes als Joachim, und dessen Remix-Version von Dai und seinem She's Bad habe ich gespielt. So, jetzt ist es so schön heute, Frühling, bla bla bla, Sonne und so weiter. Fast hätte ich jetzt Sanktionen gesagt. Oh Gott, das bitte streichen. Ich möchte einen Panda ins Spiel bringen. My Panda Shall Fly. Hier ist ein Titel aus seiner kommenden 12er No Secrets. Jaws protecting laws to keep you free. Auch hier wieder ein kleiner Break. Das sind so Grooves, die man von einer Rockband oder auch darüber hinausgehend selten hört. Ziemlich nah an der Genialität ein Track aus dem neuen Album der britischen Band Elbow. Das ist soeben erschienen und heißt The Take-Off and Landing of Everything. Ich werde nie vergessen, wie ich die allerersten Töne dieser Band bekommen und gehört habe und vom Fleck weg gerührt war von dieser Gruppe, die ursprünglich aus dem kleinen Ort Bury stammt, in der Nähe von Manchester, die sich meines Wissens seit geraumer Zeit natürlich jetzt in Manchester bewegt. Bury, ein Begriff so gewissermaßen aus der Friedhofssprache. Ich glaube, das heißt so beerdigen oder Beerdigung, Begräbnis. Zumindest so in diesem Kontext ist das zu sehen. Und darauf hat die Band immer auch mal so ein bisschen ironisch gedeutet, wenn die Sprache kam auf ihre leicht melancholisch-sentimental gehaltenen Titel, die ja so von der Stimmung bis heute durchaus so in diesem Rahmen sich bewegt haben. Elbow. Ich möchte weitermachen mit einem Mann, dessen Vergangenheit ebenfalls, wenn ich ebenfalls sage, dann meine ich, dass die ersten Aufnahmen von Elbow, ich fühle das im Moment so, ich habe es nicht recherchiert, wohl in den 90er Jahren zu vermuten sind, dessen Tracks ebenfalls bis in die 90er Jahre zurückgehen. Ehemals einer der wirklich ganz großen der Drum and Bass, der wachsenden, prosperierenden Drum and Bass Szene. Sein Name ist Pesce. Es gibt eine neue EP von ihm, die ich nicht schlecht finde, wenngleich er da stilistisch natürlich, muss man ja auch fast schon sagen, sich hier und da zumindest vom Drum and Bass wegbewegt hat. Das hier ist so ein funky Jazzy Piece aus seiner Vanguard EP, was wir jetzt hören werden. Hier ist Pesce. We'll be right back. 1 Live. 4. Bevor ich weitermache, erlaubt vielleicht ganz kurz noch ein, zwei Hinweise oder Bemerkungen zu dem, was ich eben gespielt habe und auch zu der Musik, die ich jetzt beabsichtige zu spielen. Wir hatten eben in den letzten gut 4 Minuten eine Aufnahme der amerikanischen Gruppe Death gehört, die in Kürze ihr neues Album Death 3, also dritte Folge, herausbringen wird. Das klingt bis hier ausgesprochen harmlos und völlig unverdächtig. Aber die Geschichte hinter diesem Trio aus 3 farbigen Musikern ist wieder mal so eine Story. Meine Güte, da bräuchte man vermutlich Tage für, um die bis in alle, letztlich sogar wesentlichen Einzelheiten zu erzählen. Ich will versuchen, mich kurz zu fassen. Die Gruppe stand meines Wissens in den frühen 70er Jahren vor so etwas wie einem Durchbruch. Sie konnte wohl zur Industrie gehen. Ein Big Manager tauchte plötzlich im Dunstkreis der 3 Musiker auf, stellte allerdings nur eine Bedingung. Ihr müsst natürlich, Jungs, euren Bandnamen ändern, denn Death heißt natürlich bekanntlich so viel wie Tod, und wer will damit schon viele Platten verkaufen? Die Band weigerte sich, das alles zerschlug sich. Die Band nahm auch kaum noch was auf, es waren Brüder, sie gingen in andere Richtungen. Im Jahr 2000 starb einer der 3, die Gruppe existierte da schon längst nicht mehr. Es gab im Grunde nur Archivaufnahmen, weitestgehend aus den 70er Jahren, weitestgehend, nicht nur. Jetzt passierte etwas sehr Kurioses, die Söhne dieser 3 entdeckten die Musik ihrer Väter und begannen, die Stücke 1:1 nachzuspielen. Jetzt stiegen die Väter, die überlebt hatten, einer war inzwischen an Lungenkrebs gestorben im Jahr 2000, die Väter stiegen gewissermaßen wieder in die Band der Söhne ein, spielten Songs, freilich, die aus ihrer Feder, aus den 70er Jahren stammten, und sind jetzt wieder alive und auf Tour. Mit einem Material, freilich, auf den bisher erschienenen Alben, welches ausschließlich, wie gesagt, aus der Vergangenheit sich rekrutiert, aber aus meiner Sicht wunderbar und super zu hören ist, wie der eben gehörte Titel We Are Only People, dieses wunderbare Soul-Rock-Riffing, wenn man so will, mit dem ich hier in die zweite Drittelpause gewissermaßen gegangen bin. Ich möchte ähnlich Kurioses in der folgenden Stunde spielen und denke dabei natürlich an die Geschichte von Linda Perhex, die ich zuletzt schon hier versucht habe, zumindest ansatzweise mal aufzubröseln. Aber die Musik dieser Frau ist mir so ans Herz gegangen, so großartig, es gibt da so viel Querverbindung. Vielleicht kann ich ja einige in der noch verbleibenden Zeit schaffen. Death hatten wir also gehört. Weitermachen möchte ich mit einem Mann, der mich an ein großartiges, nur wenige Tage zurückliegendes Konzert natürlich erinnert. Am Mittwoch gastierte im Kölner Club Gloria, gewissermaßen Texas in the House, die amerikanische Band Midlake, gemeinsam im Vorprogramm er mit dem Texaner Israel Nash Gripka, der so großartig spielte, ganz alleine mit Gitarre auf der Bühne stand, sang und lediglich einen zweiten Musiker an der Pedal-Steel-Gitarre neben sich hatte, aber trotzdem spielend in der Lage war, eine knappe Stunde spannend, gut und ausgesprochen unterhaltsam zu bestreiten, wenngleich er hinsichtlich seiner Ansagen extremst wortkarg war. Ich habe mir eine ältere Platte von ihm gekauft, Barn Doors and Concrete Floors, am Merchandise-Stand. Die wollte ich da echt nicht stehen lassen. Deshalb möchte ich von dieser Platte aus dem Jahr 2011, es gibt auch ein neues Album aus 2013 von Israel Nash Gripka, aus dieser Platte Musik spielen. So, Punkt. We'll be right back. life is small. Live hier, dem guten Beck ist ein traumwandlerisch schönes, sicheres Album geglückt mit Morning Face. Ich bin mir nicht zu schade und zu blöde, daraus eine der bisher ausgekoppelten Singles zu spielen, nämlich eben Morning. Davor haben wir die wunderbaren Soft Hills gehört, möglicherweise weitaus unbekannter hierzulande als der gerade gehörte Beck. Das ist eigentlich schade. Diese Gruppe kommt aus Seattle. Ihr Kopf Garrett Hobber ist vor einiger Zeit schwer erkrankt, weil er wie viele andere in feuchten Wänden, in einer feuchten Wohnung leben musste und das bei ihm ganz schwer auf die Lungen geschlagen ist. Er musste den amerikanischen Nordwesten verlassen, klimabedingt, ging runter nach Süden, nach Kalifornien, erholte sich dort und hat ein wunderbares Album geschrieben, aus dem ich eben einen Song gespielt habe. Departure heißt es, dass in seinen wunderbaren weiten Schwingen, was die Melodien und die Akkorde betrifft, mich an die frühen Sachen von Mark Kozelek erinnert, die Red House Painters, was aber durchaus auch mal so Zwischenpassagen spinnt, die dann fast direkt, man konnte das eben hören, wenn die Querflöte so reinkam, so den britischen Prog-Rock, Stichwort King Crimson, durchaus berühren kann. Ein wunderschönes Album, ich kann das nur wiederholen, The Soft Hills Departure. Und möchte weitermachen mit einem Album, das es mir ebenfalls, sorry, wenn die Schwärmerei hier vielleicht überhand nimmt, angetan hat. Ein Duo aus den USA. Die beiden haben sich zusammengetan zu einer Formation namens New Bumps. Dahinter steckt ein Typ namens Donovan Quinn, der ansonsten auch schon mal in einer Band namens Sky Green Leopards spielt. Und für mich zumindest wesentlich bekannter, ein Typ, der überall so seine Hände oft drin hat, Ben Chesney. Six Organs of Admittance ist eine Gruppe oder Comets on Fire, bei der er verantwortlich mitwirkt. Und was die beiden hier als New Bumps auf ihrem Ende Februar erschienenen Album Voice in a Rented Room veranstalten, das ist so mit loser Geste inszenierter Psychedelic Folk mit dronigen Parts durchaus und großartigem Songwriting, da, wo die beiden beschließen, wirklich mal so etwas wie einen runden Song denn auch zu kreieren. Dieser Ben Chesney ist auch ein sehr guter Freund von einem Typen, den ich dann im weiteren Verlauf hier noch ins Spiel bringen möchte. Sein Name dann ist Devendra Bennett. Hier aber zunächst die New Bumps. There was a burning, a warning. It was there. The message arrived, you were leaving at last. But you sold everything last spring. So let them search your world in your letters while you sing. Tell you what you seek, but every little heartly murmurs in a fall. Once you were old, now you live real young. Steal yourself a little stash and sail it into the sun. It's the way. But there's beauty in demise. Ruins will never lie. They just get worn down, worn down. Thank you. already gone. It's the way they break your heart, but there's beauty in demise. Ruins will never lie, ruins will never lie. They just get worn down, worn down. No, I can't forgive myself. was running for my life. I didn't know when I started running. I'll be running my whole life. Eine Geschichte in harter Zeit, Tale in Hard Time, die alten Fairport Convention, davor das London Trio Bears Den mit einer brandneuen Aufnahme. Kleiner Rückgriff auf Metronomy. You. An dieser Stelle mal einen ganz kurzen Break, nachdem ich unter anderem gespielt habe das Londoner Trio Bears Den, das ich persönlich entdeckt habe gewissermaßen mit dem Haldern Pop Festival im letzten Jahr 2013. Dort hat die Band im Zelt einen, ich finde, fulminanten Auftritt hingelegt. Fulminant nicht im Sinne von hochenergetisch, sondern fast das Gegenteil, sehr intim, sehr verzärtelt eigentlich die Songs, aber einfach auf einem wunderbaren Songwriting beruhend. Und ich hatte immer mal die Augen geöffnet, gibt's da was Neues? Und bin jetzt durch Zufall aufmerksam geworden auf eine zweite EP. Mehr gibt es wirklich noch nicht. Without Within heißt die. Und die ist erst vor ganz wenigen Tagen erschienen, am 3. März. Nämlich, überdies kann ich vielleicht vermelden, dass Bears Den am 24. Mai im Sektor spielen werden, im Gebäude 9. Eine wunderbare Band. Einen Rückgriff hatte ich gemacht auf die alten Folk-Heroen, die britischen Fairport Convention, mit einem Titel Tale in Hand Time. Und gerade verklungen ist die namentlich bereits hier heute angekündigte, erwähnte Linda Perhacks, die Amerikanerin, 70 Jahre alt inzwischen, die jetzt ihr insgesamt das zweite Album ihrer Karriere vorlegt. Es heißt The Soul of All Natural Things. Auch ihre Geschichte ist eine verbogene, eine kuriose, eine wundersame und eine von sicherlich vielen Geheimnissen begleitete. Zu den Leuten, die sie wieder gewissermaßen gedrängt haben, doch eine neue Platte zu machen, zählt ganz sicherlich Devendra Benhart, zählen andere, die sie ermutigt haben. Sie hat im letzten Jahr bereits einige Konzerte gespielt, darunter auch in Berlin. Jetzt dieses Album, nachdem ihr erstes, ich sag's nochmal, im Jahr 1970 erschienen ist und mit diesem Album vieles schiefgelaufen ist. Sie will das hier nicht in allen Kleinigkeiten auserzählen. Parallelogram hieß es. Ich war damals 13 Jahre alt. Das Ding ist natürlich komplett an mir vorbeigegangen. Wurde in den Nullerjahren, sprich vor etwa 8-9 Jahren, wieder veröffentlicht. Und den Titelsong immerhin kann ich an dieser Stelle präsentieren und möchte das einfach auch mal gerne tun. Den nämlich habe ich entdeckt auf einer Compilation, die im Oktober letzten Jahres erschien, zusammengestellt von niemand anderem als Fortet. Man kann machen, was man will hier. Immer wieder kommt einem dieser Typ in die Quere. Late Night Tales ist eine hoch angesehene, lange Jahre existierende Compilation-Reihe und innerhalb dieser Late Night Tales Compilation-Reihe Fortet, also im Oktober letzten Jahres, und da findet sich tatsächlich das Titelstück des 1970er Albums von Linda Perhex. Und ich möchte das an dieser Stelle ganz gerne spielen. Hier ist es. Spiral, oh, oh, oh, ground. believing this is the smoke I'm always breathing. This is the way I share my breakfast. This is the way I serve my sentence. Well, I know I should lay low. I should stand tall. This is the beard I'm always growing. I know they're here. I see them floating. Her empress beards, they float so holy. Their beards are here. They gently hold me. Well, who knows, who knows? Yeah, I may come home. Yeah, I may return. This is the way I'm always leaving. This is the soft voice of the evening. This is the way I hear my father. These are the flames that drown the water. Well, I knew I could stand tall. I could lay low. This is the sound that swims inside me. That circle sound is what surrounds me. This is the land that grows around me. And these are the hands that come in handy. Well, we've known, we've had a choice. We chose rejoice. You see, love seasons with new grace, love. Upon the earth, we are to face love. It's sweet and strong, just like a prancer, a gypsy dancer. The salty shivers yet I fell. La la la la la la. Out of the dead she stood before me, love. One breath and shells grew on my nut tree. It's sweet and just like a prancer, a gypsy dancer. The salty shivers yet I fell. La la la la la la. Night she came and then she hooked her head onto the fleeing sun and then she fled. And foo-foo, just like a prancer, a gypsy dancer. The salty shivers should have fell. La la la la la la. La la la la la la la la la la. Just like a prancer, a gypsy dancer. The salty shivers yet I fell. La la la la la la la la. Thank you. Ganz kurz zwischendurch, von Linda Perhex aus der Fortet Compilation ging's hin zu Devendra Benhart, zu einem Titel aus dem Jahr 2004, 10 Jahre also als sein damaliges Album Rejoicing in the Hands. Dann ganz zurück zu den alten, nicht T, sondern Tyrannosaurus Rex und The Seal of Seasons. Mit diesem Titel sind wir wieder in der Gegenwart bei den heute schon vorgestellten New Bumps. Ich sagte ja, ein wunderbares Album, das sogar am Ende korrespondiert mit dem typisch folk-glamourösen Sound des frühen Mark Bolan auf dem Album Walls in a Rented Room, die New Bumps. Wir haben gleich vielleicht noch einige Sekunden Zeit für das französisch-isländische Duo Starwalker. Ich darf mich hier in aller Kürze bei dir und euch bedanken für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch eine friedliche, gesunde Woche und ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Ciao.